Als ich in den 80er Jahren eine Zeit lang in Montpellier studierte, fiel mir auf, dass die französischen Studenten dauernd von etwas sprachen, das sie BIC nannten. Schnell fand ich heraus, dass der BIC ein Kugelschreiber ist. Auch heute noch ist dieser Kugelschreiber so weit in ganz Frankreich verbreitet, dass der Markenname meistens den Produktnamen ersetzt. Somit leiht man sich bei seinen Kameraden nicht etwa einen Stylo BIC aus, also zu Deutsch einen Kugelschreiber, sondern schlicht und einfach einen BIC. Ich als Deutsche war aber eher Füller-Fan und Schreiber. In meinem Mäppchen waren immer mehrere Füller und natürlich ein Paket mit Ersatzpatronen. Denn ein Tag an der Uni kostete mich mindestens eine große Tintenpatrone. Wohingegen meine französischen Kommilitonen mit ihrem BIC viel mehr Kurse zu Papier brachten. Sie konnten ihren Stift Wochen oder Monate benutzen, da die BIC-Mine bis zu 2 Kilometer Text schreiben kann. Mehr als 500 Postkarten und fast 1000 Sudokus. Sogar in Museen wie dem Centre Pompidou in Paris oder dem MoMA in New York findet man den Kugelschreiber, offiziell BIC-Kristall genannt. Der BIC geht auf einen gewissen Marcel BIC zurück, der die Erfindung eines Ungarn weiterentwickelte, und zwar Laszlo Biró, dem eigentlichen Vater des Kugelschreibers. Dieser Herr Biró hatte 1938 ein System mit einer Kugel erfunden, bei dem die Tinte durch Rollen besonders gleichmäßig aufs Papier verteilt werden konnte. Die dickflüssige Druckertinte, die Biró für seinen BIC verwendete, hatte gegenüber der normalen Tinte einen enormen Vorteil. Sie trocknete schneller. Der Kugelschreiber hatte sofort großen Erfolg. So großen Erfolg, dass Marcel BIC 1949 kurzerhand Birós Patent kauft, um seinen Kugelschreiber in Frankreich auf den Markt bringen zu können. Er nennt ihn BIC. Ohne H. Doch der endgültige Durchbruch des BIC, der inzwischen auch andere Länder erobert hat, erfolgt 1965. Bis dahin waren in der Grundschule nahezu ausschließlich Federn und Füller im Gebrauch. Dies war durch ministerielle Anweisung aus dem Jahre 1938 festgelegt, weil man damals der Meinung war, dass nur mit einem Füller saubere und leserliche Schrift und sogar gute Rechtschreibung gelernt werden können. Doch BICs Kugelschreiber war nicht nur viel billiger als ein Füllfederhalter, er ermöglichte den Schülern auch schnelleres Schreiben. Bald bildeten sich zwei Lager, die modernen Kugelschreiber gegen die konservativen Füllerschreiber. Und jetzt greift Marcel BIC zu einem geradezu diabolischen Plan. Er druckt einfach BIC-Werbung auf die Löschblätter in den Schulheften und schafft es mit dieser nicht ganz koscheren Methode, sich endgültig gegen die Füllerlobby durchzusetzen. Am 3. September 1965 veröffentlicht das Bildungsministerium in seinem offiziellen Mitteilungsblatt eine neue Richtlinie zum Schreibenlernen. Der Kugelschreiber darf von den Lehrern nicht mehr verboten werden. Nun ist der BIC nicht mehr aufzuhalten. Mehr als 60 Jahre später gibt es den BIC-Kristall in Frankreich immer noch auf jedem Schreibtisch und in jeder Schultasche. Und in Deutschland? Auch wenn die Deutschen ihre eigenen Marken bevorzugen, verkauft sich der BIC gut. Dabei ist zu beachten, dass der Kugelschreiber im Gegensatz zu Frankreich auch heute noch in Grundschulen eher unüblich ist. Es gibt dort zwar kein Gesetz, das den Kugelschreiber verbietet, aber deutsche Grundschullehrer sind immer noch fest davon überzeugt, dass ein Kugelschreiber eine unleserliche Schrift zur Folge habe und der Füller unweigerlich der bessere Weg zur Schönschrift sei.